alles genau beschrieben, mit ziemlich gutem Gewissen, wie es die Väter getrieben, was die hätten machen müssen. Das hat sich sehr gut gelesen, als wär man dabei gewesen. Man war aber nichts. Alles genau beschrieben, mit ziemlich gutem Gewissen, wie die es schon wieder trieben und was man jetzt machen müssen. Das hat sich sehr gut gelesen, als wär das woanders gewesen. Das war's aber nicht. Dann wollte man auch was machen. Resolutionen geschrieben. Da mussten die Macher sehr lachen. Dann aufs Podium gestiegen, von Revolution gesungen. Das hat sehr gut geklungen. Sie kam aber nicht. Jetzt hockt man so auf der Leiter, will keine Eier mehr legen. Die Macher machen so weiter und haben gar nichts dagegen. Dies Lied hat genau beschrieben, was man so hat getrieben. Viel war das nicht. Erst wenn man das wird betreiben, was längst hätte betrieben werden müssen, wird man wieder beschreiben, was sich auch lohnt zu wissen. Das wird sich viel schwerer lesen, man ist ja dabei gewesen. Oder auch nicht.